Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wir reden weiter über die 90. Academy Awards, die in der Nacht zum Montag verliehen werden. Über die besten Filme in der Kategorie Bester Film haben wir schon gesprochen. Wir wollen jetzt mal über die Darsteller sprechen. Gehen wir mal auf die Kategorie die beste Hauptdarstellerin. Da ist neben der obligatorischen Meryl Streep-Nominierung Sally Hawkins und Frances McDormand zu nennen, die vor allem das Duell zwischeneinander ausmachen sollten. Margot Robbie als Tonya Harding und Saoirse Ronan, haben wir gerade gehört, als Lady Bird. Nicole in Los Angeles. Gibt es in Los Angeles sowas wie eine Meryl Streep-Fatigue vielleicht oder wird sie gewinnen? Nee, da lege ich mich jetzt schon mal fest. Meryl Streep wird nicht gewinnen. ich glaube schon, dass es so eine Müdigkeit gibt, weil das ist jetzt ihre 21. Nominierung, glaube ich. Und es gab ja wirklich Darstellungen von ihr, die unschlagbar sind. Und in diesem Jahr, glaube ich, ist mit Sally Hawkins und dieser wirklich ungewöhnlichen Rolle als stumme Reinigungskraft in diesem Fantasy-Epos The Shape of Water wirklich eine außergewöhnliche Rolle nominiert. Und ich sehe es auch so für Frances McDormand. Da kommt natürlich dazu, dass man McDormand so selten sieht und dass so eine große Freude ist, wenn sie denn mal wieder da ist. Und in Three Billboards ist sie ja wirklich atemberaubend. Und ich will nicht verhehlen, ich würde sie gern da auf der Bühne sehen und ein bisschen rumpöbeln. Ja, wenn sie es dann machen würde und wenn sie ungeschminkt kommen würde, fände ich es auch toll. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, Meryl Streep, weil das ja auch so eine Emanzipation Geschichte ist, ob die nicht dann doch noch mal Chancen hat, weil man sieht dieser Frau doch dabei zu, wie sie sich ja emanzipiert, wie sie auf einmal Macht im goldenen bekommt, Kaftan, ja, und versucht aber mit dieser Macht auch verantwortungsvoll umzugehen. Also ist das nicht trotzdem irgendwie so, ja, liegt das nicht in der Zeit? Ich habe mich festgelegt, Anke. Okay, ja, ich meine, Sally Hawkins würde ich mich auch drüber freuen, weil ich meine, wenn man jetzt Schauspielen nimmt, sie spielt wirklich am meisten, Richtig. Sie macht am meisten mit ihrem Körper, wie sie die tanzt und wie sie alles eben, weil sie ja stumm ist, mit ihrem Körper ausdrückt. Also ich finde das einfach auch schon hinreißend und ich werde nie vergessen, wie sie da mit ihrem schwulen Nachbarn morgens sitzt und wie sie dann zusammen da nur einfach mit den Füßen steppen. Das ist einfach wunderschön. Mhm. Das ist eine Szene, die könnte ich mir immer wieder anschauen. Vielleicht gibt es da auch so die europäische Flanke. Wir haben ja gerade gehört, dass die Academy aufgestockt worden ist, auch mit ein paar Europäern. Vielleicht sind die, Sally Hawkins ist ja Britin, auch noch mal kurz auf ihrer Seite. Blicken wir doch mal kurz auf die andere Seite der Nominierungen, auf die Männer. Ja, eigentlich für alle schon kein so spannendes Rennen mehr. Gary Oldman als Winston Churchill scheint gesetzt. Da sind noch Daniel Day-Lewis, Timothy Chalamet, Denzel Washington und Daniel Kaluuya aus Get Out. Anke, sind die alle chancenlos? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich meine, ich bin da so ein bisschen leidenschaftslos, muss ich einfach sagen, bei den Männern. Also ich kann das natürlich anerkennen, was Gary Oldman da macht und wie er wirklich sich, ja, Churchill nicht nur imitiert, sondern eine Interpretation auch findet. Und da sind ja auch viele gewagte Szenen dabei, zum Beispiel, wenn er wenn er große Politik vom Klo ausmacht. Das finde ich schon alles ganz schön, aber ich habe jetzt nicht so einen richtigen, für den ich die Daumen drücke. Da ist es dann schon eher so bei Florida Project, dass ich da wirklich für Willem Dafoe die Daumen drücken würde, weil den Film finde ich dann auch nochmal ganz interessant. Nicole auch sieht das anders jetzt, glaube ich. Ne? Ein Independent-Film, wo es auch um soziale Angelegenheiten geht. Aber Nicole, wem drückst du die Daumen? Also nee, ich stimme dir total zu bei den Nebendarstellern. Bester Nebendarsteller würde ich auch Willem Dafoe als Frontrunner sehen. Ja, also ich finde es wirklich schade, das ist so hinten runtergefallen, weil Sam Rockwell aus Three Billboards alles dominiert und die Rolle von Dafoe und auch der Film The Florida Project. Ich bin echt traurig, dass der nicht größere Berücksichtigung gefunden hat bei den Oscars. Bei der Hauptkategorie, da wirklich, also Timothy Chalamet ist doch überhaupt keine Frage, dass der gewinnen sollte. ich fand ihn in Call Me By Your Name großartig. Ich kannte ihn nicht. Ich fand ihn überzeugend, gewinnend. Ich will nicht sagen, ich habe mich ein bisschen in ihn verliebt, aber das ist wirklich so ein neues Talent und dann mit 22 oder wie alt er ist, gleich nominiert zu werden, ich würde es ihm so wünschen, aber ich habe keine Hoffnung, dass der gewinnt. Das ist echt schade. Also Chalamet forever. Aber ist es nicht trotzdem toll, dass er einfach schon nominiert ist? Und hat, also ich meine, ich darf jetzt ein bisschen bei dem Film ausholen, weil der läuft seit Donnerstag in den Kinos und ich finde es auch schon wirklich schön, wie er so das erste Begehren spielt und sich so von dem eigenen Begehren überraschen lässt und wie er dann versucht eben, sich auch zum Objekt des Begehrens zu machen, wie er versucht, diese Blicke von Oliver auf sich zu ziehen. Ja, natürlich ist das auch eine ganz tolle Performance, aber der wird doch noch viel bekommen und vielleicht reicht ja auch erstmal die Oscar-Nominierung. Sonst ist der Druck direkt wieder zu groß, vielleicht für so einen jungen Darsteller, aber vielleicht klinge ich jetzt auch wie so eine alte Lehrerin, die alles besser weiß. Nein, Anke, nein. Wir müssen an dieser Stelle leider auch Schluss machen. Wir haben unsere Tipps jedenfalls heute über den Äther geschickt. Ich bedanke mich ganz herzlich an Nicole Markwald, die sehr früh aufgestanden ist für uns. Vielen Dank nach Los Angeles. Sehr gerne. Und Anke, auch vielen Dank dir fürs Kommen. Und ich würde jetzt gerne den Platz tauschen mit Nicole.